WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr habt dieses spannende Wochenende gut überlebt. Und vielleicht können wir auch darüber sprechen, was da gestern passiert ist. Also ich war sehr erstaunt darüber, dass die Wahl so ausgegangen ist. Ist es euch auch so gegangen? Habt ihr eine Genugtuung, eine Schadenfreude bezüglich einiger Personen oder einiger Parteien? Freut ihr euch über das Abschneiden vielleicht einer besonderen Partei? Und so weiter. Unsere Woche fängt an. Schön, dass ihr da seid. Eine ganze Talkwoche. Ich freue mich auf euch und eure Themen. Und heute haben wir eine Freitemennacht, wie immer montags. Ihr könnt gerne zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Tommy. Tommy ist 22. Guten Morgen, Tommy. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Tommy. Also um was geht's? Ich habe leider kein Thema zur Wahl, sondern gestern ist was anderes vorgefallen. Und zwar mit meiner Freundin bin ich jetzt 4,5 Monate zusammen. Mhm. Die wohnen noch bei, sie hat auch einen jüngeren Bruder, der ist 20, die wohnen beide bei der Mom. Und ja, der Bruder hat heute alleine, als er zu Hause war, einen 8-jährigen geistig behinderten Jungen sexuell missbraucht. Jetzt erklär nochmal, dass der Bruder deiner Freundin, genau, deine Freundin wohnt mit dem Bruder noch zu Hause. Ja, mit ihrer Mom halt. Der Bruder ist wie alt? 20. Das ist 20. Und der hat ein geistig behindertes Kind sexuell missbraucht? Ja. Das Kind ist wie alt? 8 Jahre. Wie ist das rausgekommen? Ja, der Junge hat gefragt, ob er mit ihm spielen kann. Der hat halt öfters Kontakt. Die wohnen in so einer Siedlung. Und ja, dann ist der irgendwo nach Hause gegangen, hat seinen Eltern erstmal Bescheid gesagt. Dann war dann direkt schon, ich weiß nicht, direkt die Kripo vor der Tür und haben den dann erstmal mitgenommen. Er hat alles erstmal bestritten und ich habe auch nicht daran gedacht, dass er das gemacht hätte, obwohl ich ein bisschen skeptisch bin bei so einem Thema, weil ein Junge nicht einfach so zu seinen Eltern geht und sagt, hier, der hat mich angefasst und so. Ja. Und ja, dann haben die Kripo halt Spurensicherung gemacht und haben halt Spermaspuren an dem Jungen gefunden und an ihm. Hm. Und er hat dann später gestanden. Wo hat er das gemacht? Bei sich zu Hause, in seinem Zimmer. Und wie kam es, dass er diesen Jungen überhaupt dann mit in sein Zimmer gelotst und bekommen hat? Ja, der Junge hat vorher an der Tür geklingelt und wollte mit ihm spielen. Wahrscheinlich so ein bisschen so an der Konsole spielen oder sowas. Aber komisch, dass der Junge mit einem 20-Jährigen spielen wollte. Ja, das weiß es ja auch nicht. Aber die kannten sich, sagst du? Die kannten sich, ja. Ja gut, dann kann das ja vielleicht irgendwie so sein. Das ist ja schlimm. Wie hat jetzt zum Beispiel deine Freundin darauf reagiert? Ja, meine Freundin war halt erstmal, die hat das halt nicht geglaubt, obwohl die sich alle, also beide Parteien angehört hatte. Aber die weiß jetzt auch nicht, wie damit umzugehen. Ne? Die Mutter und sie ist jetzt völlig fertig. Mhm. Und sie hat auch mich eben angerufen, weil ich jetzt zu Hause bin. Ich bin gestern Abend gefahren. Mhm. Dann wäre ich eigentlich noch da geblieben. Ich hätte das vielleicht sogar noch mitbekommen oder wäre selber noch dran gewesen, weil ich ja am Schlafen war. Mhm. Weil ich arbeite Nachtschicht und deswegen schlafe ich halt tagsüber. Und ich weiß da jetzt nicht mit genau mit umzugehen, weil ich habe da eigentlich jetzt kein Verständnis oder sowas. Was hat denn der Bruder deiner Freundin, wie hat der sich denn dazu geäußert, wenn er sich schon überhaupt geäußert hat? Ja, also ich habe halt noch nicht persönlich mit ihm gesprochen und ich weiß auch nicht, ob ich noch überhaupt nochmal mit ihm persönlich sprechen möchte. Aber er hat das ja erstmal bestritten und hat das dann zugegeben und hat aber noch nichts weiter zugesagt, weil er halt jetzt in Sicherungsverwahrung ist. Ne? Achso, er ist gleich abgeführt worden. Und, ja. Boah, ist das heftig, sowas in der Familie zu erleben. Ist das schlimm? Ja, vor allen Dingen, ich bin ja ziemlich glücklich mit meiner Freundin. Sie hat jetzt Angst, dass ich sie deswegen verlasse oder nicht zu ihr stehe, obwohl ich da eigentlich Unterschiede ziehe. Das hat mit ihr gar nichts zu tun. Ja, natürlich, warum solltest du deine Freundin verlassen, wenn ihr Bruder so etwas Furchtbares macht? Ja, also ich ziehe da jetzt keine Schlüsse deswegen und ich werde auch zu ihr stehen und versuchen, sie zu unterstützen. Aber jetzt, am Anfang hat es mich halt ein bisschen kalt gelassen, so, weil ich gesagt habe, okay, ist jetzt heftig, richtig heftig und No-Go, aber und jetzt langsam kommt es halt irgendwie hoch, die Gedanken, wenn ich umso öfter ich dran denke, umso härter wird es halt jetzt. Mhm. Und vor allen Dingen, weil ich ja auch mit ihr später mal, vielleicht, was weiß ich, Kinder oder sowas, ist ja noch alles Zukunftsplanung, aber sagen wir jetzt mal rein hypothetisch, der Bruder ist halt jetzt, sag ich mal, so krass gesagt ein Kinderschänder, wie soll ich das denn jetzt verkraften? So? Mhm. Gut, also ihr seid 4,5 Monate zusammen. Genau, ja. Musst du dir erst doch keine Gedanken machen, was irgendwann ist, wenn du Kinder hast und so. Nochmal eine Frage. Hast du den schon einige Male ein bisschen näher kennenlernen können? Ja, habe ich schon. Ja, ich habe ja auch, der fragt auch immer, wenn ich da bin und sie nicht da ist, ob ich mit ihm zocke halt so an der Konsole. Ja, er ist ja ungefähr gleich alt. Ja, genau. Und da sage ich auch mal, ja, also er ist schon ein bisschen speziell, sag ich mal. Aber er kam mir jetzt nicht so vor, ne? Aber man kann halt nur den Leuten vor den Kopf gucken. Natürlich. Du sagtest, er ist ein bisschen speziell. Wie hast du das gemerkt? Woran? Er hat eine komische Eigenschaft. Also er macht halt nichts, ne? Er ist halt arbeitslos. Er hält jetzt was, er hätte jetzt vielleicht was gehabt. Aber das kann er jetzt natürlich vergessen. Mhm. Er träumt. Er ist ein Träumer. Er denkt, dass er im Lotto gewinnen wird und so weiter, so, wo er fest von überzeugt ist und dann macht er schon Wunschpläne und so weiter und er lebt einfach nur in seiner Traumwelt. Gab es mal bei ihm oder hat deine Freundin davon erzählt, eine Freundin? Nee, noch nie. Noch nie. Er hat auch noch nicht Sex gehabt, ich sag mal, mit einer Frau, da bin ich mir, also sind sie sich eigentlich ziemlich sicher und ich mir eigentlich auch so. Man merkt das ja so ein bisschen, aber man kann sich ja nicht sicher sein, aber hatte denn deine Freundin noch Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, bevor er... Ja, die sind aufs Präsidium gefahren da und haben halt auch mal mit ihm gesprochen. Er hat das dann bis zum Schluss hat das noch bestritten gehabt, bis sie gesagt haben, wir haben Beweise gefunden. Mhm. So und so sieht's aus. Und dann hat er auch gestanden. Ne? Und ab da, glaube ich, haben die nicht mehr miteinander gesprochen. Mhm. Wann hast du jetzt das letzte Mal mit deiner Freundin telefoniert? Ich habe gerade eben mit dir telefoniert. Mhm. Und wie war ihre Stimmung? Ja, sie klang eigentlich schon wieder ruhig, aber sie hat sich halt komplett ausgeheult. Sie ist halt, ne, und das, ja, sie ist völlig fertig. Sie ist gar nichts mehr. Es ist kurz vorm Zusammenbrechen, sag ich mal. Und die Mutter? Ja, ich habe völlig aufgelöst, ne, völlig entsetzt. Was ja auch völlig normal ist, dass man dann als Familie, wenn man der eigene Bruder, der eigene Sohn so etwas macht, ist man natürlich abgrundtief entsetzt. Und da wird noch viel jetzt wahrscheinlich vielleicht ans Licht kommen oder man wird sich viele Gedanken machen, man wird vielleicht doch irgendwelche Ungereimtheiten entdecken, so in den letzten Zeiten, man weiß es nicht. Ja, vor allem, das hat sie mir auch gesagt, die waren öfters schwimmen zusammen und hat ja auch mit den Jungs da gespielt, mit den kleinen Jungs, sag ich mal so. Und wenn man das so sieht, sieht man da nichts Auffälliges dran, aber jetzt, nach dem Vorfall. Hat denn die Polizei den Computer konfisziert von ihm? Ja, der hat keinen PC, aber... Der hat keinen PC? Nee, hat er nicht, Wie kommt das? Ungewöhnlich. Ja, es ist auch ungewöhnlich. Die teilen sich alle im PC und da ist er selten dran, aber weil da die Mutter eher dran ist, macht er da wahrscheinlich nichts drauf, was da irgendwie anstößig sein würde. Mhm. Aber ja. Hat die Polizei sein Zimmer durchsucht? Sie haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Ja. Und ist ja auch verständlich, die haben die Wohnung aber heute Abend schon wieder freigegeben. Mhm. Ja. Du weißt nicht, ob die was gefunden haben. Die haben Spermaspuren an dem Jungen gefunden. Ja, aber ich meine, wonach die sicherlich... Du meinst jetzt hier sexuelle Kinderpornografie, so. Genau, ja. Ja, nee, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Na gut, das weißt du nicht. Das kann man. Das hast du ja, alles andere hast du ja auch nicht vorher vorstellen können. Ja. Wie alt ist deine Freundin? 22. Ja, Tommy, also jetzt... Ja, das ist schlimm, wir müssen gar nicht drüber reden, aber ich finde jetzt, deine Rolle sollte darin bestehen, dass du gerade jetzt in der schlimmen Zeit deiner Freundin besonders beistehen solltest. Und, ja. Ne? Ja, oder voll hinter ihr, ne? Aber oder gibt es in dir doch so eine Nuance von Gefühl, dass du auf Distanz möchtest zu der ganzen Familie? Nee, das nicht. Ich möchte Distanz von dem Bruder haben. Na gut, die ist ja erstmal gegeben, der ist ja erstmal weggeschlossen. Hallo? Ja, ich höre dich aber jetzt nur ganz schlecht. Ja, ich sagte, die Distanz ist ja gegeben, weil der Bruder weggeschlossen ist. Der ist genau, erstmal weg. Ja. Nee, ich stehe auch voll hinter ihr und ich bin noch im Überlegen, weil sie wohnen etwas weiter auseinander. Sind jetzt knapp 100 Kilometer oder so. Ich habe halt nur ein Auto, sie halt noch nicht. Und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt auch hinfahren sollte und so. Aber ich habe ja auch zu Hause Pflichten, Haustiere und so weiter und Arbeit. Und Gut, das musst du ja sehen, wie das mit deinem Alltag, wie das kompatibel genau, ist. Genau. Wenn du irgendwie vielleicht unvorhergesehenerweise sie doch noch besuchen könntest, wäre das natürlich sehr gut und würde sie auch freuen, da bin ich sicher. Oder wenn du sie vielleicht zu dir holen kannst, ich weiß nicht, wie das, was da geht. Ja. Aber du musst jetzt zu deiner Freundin stehen und natürlich in gewisser Weise auch, das gefällt ja natürlich auch der Mutter deiner Freundin, wenn du zu ihrer Tochter stehst, das wäre klar. Ja. Schlimme Sache, Tommy. Sehr schlimme Sache. Ja, ich war hab mich ein bisschen aus den Wolken gerissen heute. Also, du hältst zu deiner Freundin und ja, gemeinsam schafft man dann auch so eine schwere Zeit durchzustehen. Alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Cornelia, 47. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Cornelia. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Nur ganz kurz zur Wahl. Ich bin froh, dass die FDP rausgeflogen ist. Warum? Der Rösler war mir zum Schluss dermaßen unsympathisch. Mhm. Und du wolltest es von mir wissen. Ich wollte es von dir wissen, natürlich. Ja, natürlich, ja klar. Ich meine, das ist natürlich auch, die sind wirklich abgewatscht worden von der ganzen Republik. Ja, Und zwar ordentlich, ne? Und es wird da jetzt einen radikalen Neuanfang geben mit anderen Leuten, mit Lindner oder Kubicki oder so etwas. Gehe ich auch mal davon aus. Darf ich fragen, was du gewählt hast? Ich bin durch meine besonderen Umstände, weswegen ich jetzt bei dir auch angerufen habe, nicht zur Wahl gekommen. Ja, gut, dann kommen wir zum Thema, weswegen du angerufen hast. Okay, also du magst mich jetzt für verrückt halten und ich habe mich Hals über Kopf in jemanden verliebt, den ich noch nie persönlich gesehen habe. Ich überlege gerade, wie kann das sein? Es kann sein, übers Internet hast du den kennengelernt. Ja. Erzähl mal, wie genau? Ich bin erst seit relativ kurzer Zeit bei Facebook. Ja. Hab sogar 4 Monate. Hab hier in Berlin nicht viele beziehungsweise kaum Freunde, nur Familie. Mhm. Bin auch partnermäßig halt alleine. Mhm. Und wie lange schon, wenn ich fragen darf? Ich entspreche nicht so dem typischen Wunsch der Herren. Äußerlich oder was? Ja. Inwiefern? Bin ein bisschen dick. Ah, okay. Alles klar. Also das heißt, du bist schon eine ganze Weile alleine. Ja. Heißt das, ne? Genau. Ja, gut. Und ich habe also überhaupt nicht bei mir sortiert, wer mir Freundschaftsanfragen schickt und wer nicht. Mhm. Dazu war ich wahrscheinlich auch einfach zu neu. Ich wusste nur aus irgendwelchen Beiträgen, was ich unbedingt machen muss, damit meine Privatsphäre gewahrt bleibt. Mhm. Mehr nicht. Und ich habe Freundschaftsanfragen angenommen, was das Volk hält. Ja, es kamen schon so viele. Obwohl du gar nicht so viele Leute kennst, real. Nö. Es kamen aber dann eine ganze Menge. Also Anfragen. In meiner Freundschaftsliste sind 4 oder 5, die ich persönlich kenne. Und wie viel hast du insgesamt? Keine Ahnung. Ich glaube über 1000. Sag bloß. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe immer, wenn jemand mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, die angenommen. Mhm. Egal so. Wer. Jetzt vermute ich, dass irgendwer dir auch eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. Ja. Ein Mann? Ja. Ein Mann in welchem Alter? Akzeptables Alter für nur 5 Jahre älter. Gut. Also der hat dir jetzt eine Anzeige geschickt, du hast es angenommen und ihr habt angefangen zu kommunizieren, zu schreiben. Ja. Und ganz merkwürdigerweise, ich erkläre dir gleich warum, nicht nur er, sondern gleichzeitig dann noch mit 2 weiteren Herren. Beziehungsweise die weiteren Herren, da waren nur die Anfragen da. Und was es für mich schwierig gemacht hat, ich muss mit ihm auf Englisch kommunizieren. Mhm. Warum? Er ist US-Amerikaner. Also, wir reden jetzt über eine Person und nicht über die anderen beiden. Auch über die anderen beiden, auch. Die mich auch zu gleicher Zeit nachgefragt haben, ja. Ah ja, aber verliebt bist du nur in diese eine Person, über die wir jetzt reden. Okay, ein Englisch, also ein amerikanischer Soldat. Richtig. Aus Amerika oder wo ist der zurzeit? Lebt zwar in Amerika, ist aber jetzt noch woanders stationiert. Wo denn? In Afghanistan. Aha. Ich muss gerade schon ein bisschen schmunzeln, aber erzähl mal weiter. Ich meine, gut, ich kann mir schon vorstellen, warum du schmunzelst. Dieser alleine und träumt von einer Frau und weiß ich nicht was, mag sein, aber so wie, also wenn, und ich auf jeden Fall, du bist ja, du, nicht, dass es eine Masche ist und du, außerdem bin ich der Meinung, dass der Typ mich getestet hat. Also, du bist verliebt in den, ihr habt euch bisher nur auf Englisch geschrieben. Geschrieben und einmal telefoniert. Einmal telefoniert. Kurz telefoniert, wo ihr mir dann noch ins Ohr säuselte, dass er meine Stimme so nett findet. Ja. Kannst du denn so gut Englisch, dass du richtig mit ihm sprechen kannst? Also am Telefon ist es schwieriger. Im Chat ist es besser, weil ich habe sowohl iPad als auch Laptop. Ich schreibe dann mit iPad, schreibe ich ihm. Und auf meinem Laptop bin ich dann kontinuierlich beim Übersetzungsmodus. Achso, verstehe. Gut, dann kann man das natürlich einfach hinkriegen. Obwohl, es ist Höchstleistung für den Kopf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil, tut mir leid, ich bin 47, meine Schulzeit ist schon ewige Zeiten her. Mhm. So, was will der Mann? Ehrlich? Ehrlich, natürlich. Ich frage dich sehr ehrlich, was will der Mann? Erstens hat er mich im Chat schon gefragt, ob er mich heiraten will. Mhm. Dann habe ich ihm gesagt... Nach wie viel Wochen? Wochen? Nach wie vielen Tagen? Nach drei. Nach drei Tagen wollte er dich heiraten. Okay, erzähl weiter. Weil eigentlich kann es ja nicht sein, dass die meisten US-Amerikaner wollen nicht nach Deutschland ziehen. Die meisten US-Amerikaner sind so stolz auf ihr Land, dass sie automatisch voraussetzen, sage ich jetzt mal, dass man selbstverständlich denn mit in die USA geht. Und das, er möchte auch, dass du dann in die USA kommst? Ja. Sagt er. Was musst du dafür tun? Ehrlich? Wahrscheinlich so, wie er sich das vorstellt, einfach nur Ja sagen. Dann hatte ich ihm aber, und was er kontinuierlich seit dieses Wort Heirat gefallen ist, was er macht, er spricht mich kontinuierlich mit meiner Frau an. Und die anderen beiden, wollen die dich auch heiraten? Nein, bei dem einen, da lief es über so ein, ich nehme an, so ein Übersetzungsprogramm, wo das Deutsch dann sowieso schon teilweise ein bisschen holprig dann immer ist. Und der hat mir persönlich zu viel Druck aufgebaut. Das kann ich absolut nicht ertragen. Mhm. Und zweitens habe ich ihm auch gesagt, deswegen bin ich der Meinung, dass das ein Test von ihm war. Der sah einfach zu gut aus, sage ich jetzt mal. Aha. Gut, dann konzentrieren wir uns jetzt bei dem Gespräch weiter auf und also das den. Der andere Test war, ob ich eventuell jemand bin, der auf höher gestellte Persönlichkeiten steht. Ja. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt einen in einer Chat-Anfrage, wollte mit mir eine Konversation machen. Lassen wir mal die anderen Personen raus, sonst kommen wir ganz durcheinander, welche Person. wir reden jetzt über die Hauptperson, von der du gerade anfänglich gesprochen hast, der Mann, der nach drei Tagen dir schon einen Heiratsantrag gemacht hat. Fast, ja. Fast nach drei Tagen. Warum glaubst du für dich, dass du jetzt in den verliebt bist? Weil ich, und jetzt halte ich mal fest, Domian, das allererste Mal in meinem Leben Schmetterlinge im Bauch habe. Ich weiß, kannst du hingucken, ich bin 47, ja. Ja, ich, und du bist sehr lange alleine und da ist man natürlich auch sehr empfänglich schnell für nette Worte. Mag auch sein. Wie stellt er sich das denn vor? Also er hatte sich erstmal Folgendes vorgestellt, dass er hierher kommt, mich sieht, sagt, super, ich nehme dich mit. So kam das bei ihm rüber. Cornelia, ich bin ganz sicher, dass jetzt ganz viele Leute sagen, Mädchen, obwohl du schon 47 bist, Mädchen, wach auf. Ja. Ne? Also da stimmt doch hinten und vorne was nicht. Wie kann ein Typ, der nach 3 Tagen Chat nicht mal in der eigenen Muttersprache sagen, ich will dich heiraten? Genau. Vorsicht! Vorsicht! Genau. Aber Domian, eben weil ich ja nicht 15 bis 17 bin, wie ein Teenager, sondern die ich im Übrigen jetzt viel besser verstehen kann mit ihren Schwierigkeiten mit den Eltern, weil ich mich jetzt genauso fühle nach dem Thema, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Da ist es so, dass ich jetzt natürlich dem auch was entgegenhalten kann. Da habe ich gesagt, also Moment mal, hier mal nach einem Date, nachdem du mir gesagt hast, du kommst nächste Woche zu mir, soll ich hier alle Zelte abbrechen? Hm. Ist nicht. Und was? Dann habe ich ihm das mühevoller Kleinarbeit versucht zu erklären, dass es nicht sein kann, dass ich nach einem Date sage, ich verlasse hier alles meiner Arbeit, meiner Familie. Und was dann hat er gesagt, okay, jetzt versteht das. Meine nächste Sorge ist, dass in absehbarer Zeit eine Anfrage kommt, dass er eine gewisse Summe Geld braucht, um vielleicht hierher zu fliegen oder irgend so etwas. Ob du ihm das vorher pumpen kannst? Würde ich sofort nein sagen. Das hoffe ich auch sehr für dich. Also, nee, weil ich habe in der kurzen Zeit, in der ich bei Facebook war, schon aus unerfindlichen Gründen von Frauen, ich weiß nicht warum, vielleicht dachten sie, naja, eine Dicke, die ist dann vielleicht auch eher bereit, sich mit einer Frau einzulassen, keine Ahnung, weil sie sonst keinen anderen abkriegt. Tut mir leid, man wird so sarkastisch im Leben. Naja, okay, ich verstehe, was du sagen willst. Ich hatte jetzt schon mehrere Anfragen, ich vermute mal von einer sogenannten Nigeria-Connection. Ah, du bist informiert. Na, logisch. Guck dich doch. Also, ich kann dir nur sagen, Conny, sei vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Skype mal mit dem. Kannst du skypen? Nee, das kann er da wahrscheinlich nicht. Ich eventuell schon, aber er nicht. Okay, also wenn überhaupt, bei mir wären alle Warnsignale auf Rot geschaltet. Ja, Anfang. Wie gesagt, diese Warnsignale habe ich auch nicht unbedingt ausgeschaltet. Lass es langsam, sehr, sehr langsam angehen. Das nächste Reale muss sein, dass er dich mal in Berlin, du rufst aus Berlin an, in Berlin besucht. Ja, und dann diese wär ich Woche auch, jetzt. Ach, er kommt. Und dann wäre ich auch noch sehr vorsichtig, dass ich dir nicht zunächst in meine Wohnung lassen würde. Da kann ich dir auch gleich noch was sagen. Das habe ich ihm auch mehr oder weniger umschrieben. Und zwar, ich habe gesagt, sorry, meine Familie hat Todesangst um mich und ich komme zu diesem ersten Treffen nicht alleine. Mhm. Und als Nachsatz, dieser Satz ist mir sehr schwer gefallen, weil du ja dachtest, dass du mich alleine triffst. Gut, ist doch eine klare Ansage. Seine Reaktion darauf war einfach nur super. Gut, wann soll es sein? Das weiß ich noch nicht. Achso, aber nächste Woche? Diese Woche. Diese Woche? Nächste Woche oder diese Woche? Nein, diese Woche. Diese Woche, Entschuldigung. Ich habe am Donnerstag mit Ihnen telefoniert. Hab's nicht verstanden. Cornelia, dann verbleiben wir beide bitte so, dass wir... du willst es unbedingt wissen, dass oder? Dass wir telefonieren, wenn du dich mit dem getroffen hast. Mach ich gerne. Ne? Du mailst uns bitte und dann werden wir hier Näheres erfahren. Okay? Mach ich. So, und ich bin sehr gespannt, bin beruhigt, dass du da jemanden mitnimmst und dann mach das mit wachen und vorsichtigen Augen. Ja, und dein Redakteur hatte mich noch was gefragt, von wegen, Frau hat doch immer Plan B noch in der Tasche. Hat Frau einen Plan B in der Tasche? Ja, er ist ja nicht der Einzige, der mir geschrieben hat. Okay, da reden wir... Hat doch jemand aus Portugal. Aus wo? Aus Portugal. Aus Portugal. Mhm. Okay, also über Plan B reden wir dann, wenn Plan A gescheitert ist, okay? Ja. Cornelia, viel Glück, alles Gute, wir hören uns. Ich danke dir viel. Gerne. Und deine Sendung ist immer super. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Ciao. 1.27 Uhr. Und hier ist Bärbel und Bärbel ist 70. Guten Morgen, Bärbel. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Bärbel. Ich sehe dich schon jahrelang, jede Nacht. Das freut mich, vielen Dank. Ja. Und zwar, ich bin sehr krank. Ja. Und große Eheprobleme. Welche Erkrankung hast du? Ich habe zu wenig Sauerstoff im Blut und hänge Tag und Nacht am Sauerstoff. Gerät, hm. Und mein Mann geht, seit 13 Jahren hat er eine Geliebte. Ach du je, das weißt du. Seit 13 Jahren hat er eine Geliebte. Mhm. Seit wie vielen Jahren weißt du es? Seit 10. Mir wurde damals, wie das festgestellt wurde, Diagnose gestellt, noch ein paar Wochen zu leben. Und da habe ich das aber schon gewusst, aber nur, er hat es nie zugegeben. Und seit 10 Jahren weiß ich es. Und da fährt er, das ist weiter weg. Das heißt, diese Affäre hatte der schon, bevor du erkrankt bist? Ja, da fing das an. Fing das an. Mhm. Und wie hast du das konkret erfahren, dass er diese Affäre hat? Ja, er ist dann dahin gefahren und ich dachte, er wäre im Geschäft und hat dann gesagt, ja, er hat was getrunken, könnte nicht heimkommen. Mhm. Und dann ist er über Nacht geblieben und seitdem fährt er da in Abständen immer hin und bleibt dann auch über Nacht. Hat er dir das denn alles dann so auch mal offenbart? Da ist eine Frau, mit der ich eine Ja. Hat er das von sich? Auch über Nacht. Hat er das von sich aus gesagt? Ja, er musste ja. Er kam ja über Nacht nicht heim. Naja, hätte er irgendeine Lüge sich ausdenken können. Nee, er hat dann schon gesagt, dass er da ist und über Nacht bleibt. Und ich soll dann halt denken, er wäre mal auf Wanderschaft. Hm. Und du sollst dann denken, er wäre auf Wanderschaft. Mhm. Aber ihm war klar, dass du von Anfang an das nicht so gedacht hast. Nee. Du hast ihn gefragt, ist da eine Frau, bei der du schläfst? Ja, es ist ja noch eine Verwandte von uns. Ach so. Die ist 22 Jahre jünger. Wow. Ja. Warum machst du das so lange mit? Ich weiß es nicht. Ich liebe ihn auch. Er macht sonst alles für mich. Wir haben ein Geschäft und ja. Hat er sich denn dazu dann noch weiter geäußert, warum er das macht und was seine... Ja, er liebt sie und er liebt mich. Das sagt er so klar. Mhm. Haben wir hier diese Woche sind wir 50 Jahre verheiratet, mit einer goldenen Hochzeit. Mhm. Und im Sommer waren wir im Urlaub und jetzt meint er, er wäre ja auch mit mir so viele Jahre in Urlaub gewesen und er hätte jetzt Mitleid und er müsste mit ihr auch mal fahren. Aha. Und wann fährt er mit ihr? Nächste Woche. Und wann ist die goldene Hochzeit genau? Das ist am Freitag und nächste Woche wollte er dann erst am Montag fahren, aber dann fährt er am Donnerstag. Und kommt diese, das ist ja eine Verwandte, kommt die auch zu eurer goldenen Hochzeit? Nein, nein. Wird denn gefeiert, die goldene Hochzeit? Das ist ja, nein, das kann ich nicht. Mhm. Er will zwar die Töchter einladen und mit Familie, aber das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Also gesundheitlich schaffst? Ja, auch so will ich nicht. Jetzt fährt er nächstes Jahr zum ersten Mal mit seiner Geliebten, die auch eine Verwandte von euch zudem ist, fährt er zum ersten Mal weg? Nein, er war schon zweimal weg. Ach, er war schon zweimal weg? Mhm. Mhm. Boah, tut das weh. Ja, das sieht er nicht ein. Ich hätte keinen Grund, dass ich mich aufrege und er sieht es nicht ein und er sagt, du hättest keinen Grund oder er sieht keinen Grund, dass du dich aufregst. Mhm. Würde er so auch reden, wenn es umgekehrt wäre, wenn du einen Geliebten hättest? Er hätte da keine Probleme. Er hätte auch keine Probleme, mhm. Sagt er. Mhm. Ja, sagt er jetzt. Mhm, ja. Sagt er jetzt. Mhm. Und das erträgst du seit 13 Jahren? Ja, 10, 11, 11 Jahre. Wo ich 10, war. 11 Jahre, ja. Vorher hat es abgeschnitten. Mhm. Wenn man sowas weiß, zerstört das nicht die Liebe oder die Restliebe, die man noch zu einem Menschen empfindet? Zerstört das nicht? Manchmal schon. Wie fühlst du dich denn, wenn der bei dieser Frau übernachtet, wenn der weg ist? Fürchterlich. Ja, zumal es auch dann körperlich schlecht geht. Ne? Mhm. Ich muss ein paar 30 Tabletten jeden Tag schlucken. Mhm. Und ja, Und jetzt kommt zum allen Unglück meine beste Freundin, die wie eine gute Schwester zu mir war, die Tag und Nacht, wenn ich Kummer hatte oder irgendwas, die war immer da, die ist vor Jahr an Leberkrebs erkrankt und ist jetzt vorige Woche beerdigt worden. Das heißt aber, eine ganz wichtige Gesprächspartnerin ist jetzt weg. Und du stehst fast alleine da mit der. Ja, ich habe zwei Töchter, die sind ganz lieb, aber denen möchte ich das nicht sagen, alles. Aber die wissen schon ein bisschen was. Ja, ja. Sind das eure gemeinsamen Töchter? Nein. Ja. Doch, eure gemeinsamen Kinder. Ja. Und was für eine Meinung haben die zu dem, was ihr Papa macht? Keine gute. Haben die denn mal mit dem Vater gesprochen? Ja, dann wird er böse. Also ist das dann ein Tabuthema? Ja. Die dürfen ihn nicht ansprechen darüber. Du sagst, er war schon zweimal in Urlaub mit dieser Frau. Mhm. Wie geht es dir denn dann, während er dann weg ist? Ja, schlecht. Aber das ist jetzt schon länger her, der letzte. Da ging es auch körperlich noch besser. Erzählt er dir auch, wohin er nächste Woche fährt? Ja, ist was nicht richtig. Bitte? Er sagt da nicht richtig, wo er hinfährt. Mhm. Und wie lange bleibt er? Eine Woche. Mhm. Aber ich bin total verzweifelt, weil wenn ich dann was sage, und ich sage bestimmt nicht viel, ich tue schon viel schlucken und alles, ich erzähle es auch den Kindern nicht richtig. Und dann wird er böse und auffällig. Das Komplizierte in der Situation ist ja deine Erkrankung. Ja, dass ich gar nichts machen kann. Genau, diese Erkrankung, fesselt die dich immer an dieses Sauerstoffgerät? Ja. Musst du mit diesem Sauerstoffgerät auch rausgehen, wenn du rausgehst? Ja. Und abgesehen von dieser Sauerstoffzufuhr, was für ein körperliches Befinden hast du? Hast du Schmerzen? Bist du schlapp und müde? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wenn ich mich anstrenge schon, aber ich meine, ich mache noch viel. In der Klinik sagen sie ja immer, dass ich das überhaupt noch alles mache. Ich koch noch und mache die Wäsche und so. Aber wir machen ein großes Haus und alles, aber da kann ich nicht mehr sauber machen und so. Da habe ich mehr jemand. Und du hast ja jetzt erstaunlich lange durchgehalten. Die haben dir ja damals eine extrem schlechte Prognose gesagt. Der Professor da, der wundert sich immer, wenn sagt er, dass ich das noch alles so mache. Also ich meinte gerade, das macht das Ganze ausgesprochen kompliziert. Wenn du jetzt fit und gesund wärst, wäre mein Rat ganz eindeutig. Da würde ich sagen, Bärbel, du musst von dem Typ weggehen. Du darfst dir diese Schmerzen nicht antun. Aber so einfach ist das ja nicht. Nee, zumal auch das Geschäft dran hängt und Das heißt, du bist in einer richtigen Falle, sitzt du. Richtig, ja. In einem Dilemma. Ja. Ja. Ich kann nicht und möchte gern und es geht nicht. Mhm. Ja. Besonders misslich ist natürlich jetzt, dass dir dann auch noch die Gesprächspartnerin. Genau, die immer für mich da war. Genau, weil die hat dir, das hat dir schon geholfen, ne? Dass du mit dir reden kannst. Ich konnte. Die ist dann nachts gekommen, wenn er nicht da war. Ist bei mir geblieben und alles. Ich finde es ganz schlimm, was er dir antut, muss ich dir sagen. Ja, das aber er ich sieht das nicht so. Er sagt, heute Abend wieder hat er mich angebrüllt. Ich hätte keinen Grund. Ja. 50 Jahre verheiratet. Und so endet es jetzt. Ja. In so einer Situation. Wenn er, wir haben ein Geschäft aufgebaut. Es läuft alles. Wenn er einen Arsch in der Hose hätte, dann hätte er damals schon vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, vor 13 Jahren, hätte er gesagt, es geht nicht mehr. Bärbel, es geht nicht mehr. Dann wäre es schlimm gewesen, aber dann wären klare Verhältnisse. Genau. Aber so ist das eine extreme Zumutung, vor allem, wenn der Partner noch schwer erkrankt ist. Ja. Das mache ich jetzt schon so lange mit, nicht kann er mehr. Und du hast nicht die Kraft, da rauszugehen? Ich weiß nicht, wie. Also, lass uns mal da anfassen, an der Stelle, wo du vorhin gesagt hast, ich habe keinen Gesprächspartner mehr. Vielleicht ist das die erste Hilfe, dass wir jetzt mal überlegen, wie wir für dich einen guten Gesprächspartner finden. Ja, vielleicht. Ich sehe dich schon jahrelang. Daraus resultieren können vielleicht dann auch andere Entscheidungen getroffen werden. Mir ist klar, dass jetzt nicht einfach gesagt werden kann, Bärbel, du musst da ausziehen. So einfach Nee, das geht nicht so einfach. Ja, ist mir schon klar. Liebe Bärbel, meine sehr nette Psychologin, die Christina, hat mitgehört. Ja. So, die wird dich jetzt anrufen und dann überlegen wir mal, das heißt, sie überlegt, wer da vielleicht für dich, wenn man da andocken kann. Mhm. Okay? Okay, danke schön. Von Herzen alles Gute und viel Glück, liebe Bärbel. Wünsche ich euch auch. Dankeschön. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Wir haben 1.38 Uhr. Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Es geschah im Wald. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon mal etwas sehr Spektakuläres im Wald erlebt haben. Vielleicht die einen grausigen Fund gemacht haben, die im Wald Zeuge oder Opfer eines Gewaltverbrechens waren, die vielleicht auch etwas sehr abgefahren Sexuelles im Wald schon gesehen oder erlebt haben. Oder die im nächtlichen Wald vielleicht auch den Kick, irgendwie einen besonderen Kick suchen. Oder die im Wald schon mal etwas wirklich Gruseliges erlebt haben. Vielleicht etwas, was man irgendwie gar nicht einordnen kann und erklären kann. Und vielleicht sitzt euch die Angst oder der Schrecken noch im Nacken von dem, was ihr da erlebt habt. Vielleicht hört uns ja auch der eine oder andere Waldmensch zu, der irgendwo tief im Schwarzwald oder im Sauerland oder ich weiß nicht wo, oder vielleicht im Ausland sogar irgendwo im Wald wohnt, richtig tief im Wald lebt. Das würde mir auch gefallen, mich mit einer solchen Person zu unterhalten. Also Es geschah im Wald, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt gerne euch anmelden per Mail domian@wdr.de oder während der Sendung und vor der Sendung am Mittwoch anrufen. Freitemennacht heute. Und hier ist Peter und Peter ist 55. Hallo Peter. Hallo Jürgen. Hallo Peter. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich freue mich mal, dass ich durchgekommen bin. Ja. Weil ich höre deine Sendung seit vielen, vielen Jahren und ich gehe nie ins Bett, bevor ich nicht den Jürgen gehört habe. Ach, das ist ein schönes Kompliment. Ich danke dir. Gerne. Aber heute rufst du mich an, aus ernstem Anlass? Nein. Nee. Und zwar, gut, die Biografie ist ernst, um nicht zu sagen too much, aber du hattest letzte Woche das Thema, ich erfülle mir meinen größten Wunsch oder Traum. Ja. Und trotz meiner, sage ich mal, schlimmen Biografie habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Sagst du mal ein paar Stichworte zu der schlimmen Biografie? Ja, ich bin im Kindesalter sexuell und emotional missbraucht worden. Von wem? Von Tante und Onkel, aber auch noch von anderen Personen. Mhm. Dann wurde ich suchtkrank. Mhm. Ich bin mehrfach traumatisiert. Und meine Suchtkarriere ging so bis, dass ich 38 Jahre war und da ging nichts mehr in meinem Leben. Ich war nur noch ein Frack. Welche Sucht war das? Alkohol, Medikamenten und Drogen. Also das volle Programm? Jawohl. Ja. Bis Ende und, 30 ging das? Ja, bis 38. Ja. Und da bin ich in eine Klinik gegangen und habe mir professionelle Hilfe geholt. Mhm. Aber nur so aus dem Gedanken heraus, du hast jetzt mal ein bisschen viel getrunken, ein bisschen viel gut gelebt und dem ein Ende zu machen, dass ich, sage ich mal, traumatisiert war und dass ich ein suchtkranker Mensch bin, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Das haben mir die Therapeuten und klar gemacht. Ich bin frühkindlicher Alkoholiker, ich bin ein frühkindlicher Junkie und was heißt frühkindlicher Alkoholiker? Ja, meine Eltern, da war ich 10 Jahre alt, die haben sich beide zusammen suizidiert und ich komme aus einer Winzerfamilie und wir hatten immer viel Alkohol im Keller. Mhm. Und ich hatte immer schon mal so ein bisschen am Alkohol probiert. Mhm. Bloß ab diesem Tag, wo die Polizei meinen Großeltern mitgeteilt hatte, dass ihre Kinder tot sind. Mhm. Ich wusste zwar mit 10, Tod ist Tod, das war mir klar. Aber was das für ein Rattenschwanz sich nach sich ziehen würde. Das wusste ich nicht. Und das heißt, mir ging es so schlecht. Du hast ja mit 10 Jahren schon angefangen, Wein zu trinken, oder? Wein und Schnaps. Wein und Schnaps. Oh ja, das hört sich nach einem schweren Leben an, was du jetzt nur mal so als paar Stichworte genannt hast. Jetzt kommen wir aber zu dem Traum, den du dir erfüllen konntest oder der sich erfüllt hat. Was genau war das? Mein größter Wunsch war, nachdem ich erfahren habe, dass ich suchtkrank bin, meiner Sucht Einhalt zu gebieten und dem einen Stopp zu machen. Ich habe viel Therapie gemacht. Ja. Ich bin oft in einer guten Klinik gewesen im Allgäu. Dann hatte ich eine gute Selbsthilfegruppe. Und die ersten paar Jahre, die waren too much, wo ich dachte, das schaffe ich alles gar nicht. Nach so einer Vergangenheit? Ab dem 38. Lebensjahr bis heute zu 55 lebe ich völlig abstinent von allem. Gratulation. Das ist eine große Leistung, sage ich dir. Und ich möchte auch durch mein Anrufen allen Mut machen, denen es nicht so gut geht, um auch deutlich zu sagen, auch wenn man, sage ich mal, ein scheiß Leben hatte, Entschuldigung, aber man kann es nicht anders sagen, es gibt viele Möglichkeiten der Hilfe und vor allem selbst muss man es wollen. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass auch wenn man schon sehr lange in einer Sucht war, dass man es auch dann noch schaffen kann, da rauszukommen. Ich habe Domian 34 Jahre, um nur mal ein Beispiel zu nennen, in den letzten 10 Jahren brauchte ich 4 Flaschen Wodka plus Pillen plus Drogen. Täglich? Täglich. 4 Flaschen Wodka? Ja. Das ist eigentlich so für einen normalen Menschen gar nicht vorstellbar. Nein. Ich wäre ja schon nach einer Flasche Wodka jenseits von Gut und Böse. 4 Flaschen Wodka und Medikamente noch. Ja. Ich bin 2-mal in einer Klinik wach geworden auf der Intensivstation. Da wurden natürlich auch Blutproben gemacht. Ich hatte manchmal Promillewerte, wo der Professor sagte, Peter, du müsstest eigentlich tot sein. Jetzt. Und die nächsten Wünsche, die ich mir erfüllt habe, waren beruflicher Art. Ich habe dann, als ich anfing, trocken zu werden und dieses neue Leben kennengelernt habe, weil ich habe vor meinem 38. Lebensjahr gut funktioniert, gelebt, aber ich habe einfach viele Dinge, die, sage ich mal, für dich oder andere Menschen normal sind, nie gelernt. Eigentlich kann man sagen, dass du dann vor deinem 38. Lebensjahr eigentlich nicht gelebt hast. Nein. Also die Therapeuten sagen auch, das war ein Vegetieren und nur Funktionieren. Welchen beruflichen Wunsch hast du dir dann noch erfüllen können? Dann habe ich am 2. Bildungsweg Abitur gemacht. Mit 38, 39 erst? 40? Ja. Wow. Dann habe ich studiert. Wow. Was denn? Ich bin Lehrer geworden. Ja. Für was? Ich war Lehrer in einem Berufskolleg. Ah ja, okay. Und dann habe ich mich nach ein paar Jahren nochmals beruflich selbstständig gemacht und habe ein kleines Seniorenheim aufgebaut. Das ist ja unfassbar. Du bist ja ein Held. Danke. Das ist ja wirklich unfassbar. Da ist jemand völlig in der Gosse und macht dann mal, na locker nicht, aber macht sein Abitur nach, studiert, wird Lehrer und schmeißt das nochmal hin und macht ein Seniorenheim auf. Und das leitest du im Moment? Ich habe das letztes Jahr verkauft. Ja. Ich sage, ich habe so viel in meinem Leben erlebt, egal ob Schönes und Negatives. Und ich fange jetzt an, weiter zu leben, gut zu leben. Ja. Und gib einfach mal Geld aus. Das was ich hart erarbeitet habe. Ja, ja, wenn du es dir erarbeitet hast, dann sei es dir gegönnt. Das heißt, du kannst jetzt auch ohne Arbeiten leben. Ja. Ja. Du könntest ja jetzt vielleicht noch Physikprofessor werden oder dergleichen. Als theoretisch gesehen ja, aber nein. Mensch, das und, ist aber eine, also ich muss aber sagen, das ist eine tolle Geschichte. Und was auch ein großer Traum war, ich habe 18 Jahre in einer festen Beziehung mit einem Mann gelebt. Mhm. Und da fand auch Missbrauch statt, emotionaler Missbrauch. Und dass ich auch diese Beziehung beenden konnte. Mhm. Ich war 18 Jahre mit dem zusammen. Mhm. Und so nach 14 Jahren habe ich gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Aber ich konnte es nicht genau definieren und sagen. Und ja, als dann noch ein bisschen Zeit vergangen mhm. ist, und da habe ich doch gemerkt, und dann habe ich mit Hilfe, wie gesagt, von Therapeuten es geschafft, mich von diesem Mensch zu lösen. Zu befreien. Ja. Ja. Ich finde es erstaunlich, dass du dir nicht in all diesen Jahren die Birne so weggesoffen hast, dass offensichtlich hat deine Intelligenz keinen Schaden genommen durch den starken Alkoholmissbrauch. Hat denn dein Körper Schaden genommen? Wie sieht es gesundheitlich bei dir aus? Ich muss sagen, als ich aus der Klinik kam, nach der Entgiftung, da habe ich mir Inliner gekauft und habe ganz viel Sport getrieben, viel Inliner gelaufen, viel geschwommen, große Spaziergänge gemacht. Ich bin oft ins Allgäu gefahren und habe dort sehr spirituell gelebt, weil meine Selbsthilfegruppe, in die ich gehe, darf ich den Namen nennen? Ja, natürlich. Selbsthilfegruppen sind immer gern genannt. Also ich bin oder gehe seit 16 Jahren zu den anonymen Alkoholikern und das ist ja ein sehr spirituelles Programm. Und diese Spiritualität habe ich in der Natur, deswegen dein Thema nächste Woche, da könnte ich theoretisch gesehen anrufen. Im Wald jetzt. Ja, in diesen Wäldern vom Allgäu bin ich genesen. Also ich habe Kräuter gesehen, die Natur. Ich war oft auf 1800 Metern Höhe gewesen, Nebelhorn, Fellhorn. Ich habe 8 bis 10 Stunden lange Wanderungen gemacht, um meinen Geist und meinen Körper fit zu kriegen. Wenn man so eine Biografie hinter sich hat, mit solchen extremen Brüchen, du hast den Begriff ja selbst gerade schon gebraucht, dann muss man doch zu einem spirituellen Menschen werden. Oder? Ja, weil Domian, das alles bei klarem Verstand, sich heute zu sagen, was mir passiert ist, das hält man normalerweise gar nicht aus. Also ich konkretisiere nochmal die Bemerkung. Hat dich das, was alles geschehen ist und dein Wandel auch, hat dich das zu einer wie auch immer gearteten Gläubigkeit bewegt oder hingeführt? Ja, ja. Wie würdest du deinen Glauben definieren oder erklären? Also ich gehe zwar nicht jeden Tag in die Kirche, aber ich habe mir ein Gebetbuch gekauft. Ich lese da viel im Gebetbuch. Ich lese viel in der Bibel. Und wenn ich so in der Natur bin, versuche ich, ich glaube nicht direkt an Gott, aber zu einer höheren Macht. Mhm. Und da versuche ich, Kontakt aufzunehmen. Jetzt hast du gerade gesagt, ich habe jetzt die Kohle und ich will auch ein bisschen leben. Gibt es dennoch auch noch einen konkreten Wunsch, noch einen Wunsch, oder ein Ziel, was du gerne noch erreichen möchtest? Oder als nächstes erreichen möchtest? Wenn ich ganz ehrlich bin, Domian, nein. Das ist doch super. Ich meine, du bist eigentlich am Ziel. Du bist eigentlich am Ziel. Das ist so großartig. Also mir fehlen die Worte der Bewunderung für dich, wirklich. Ja, dadurch, also so eine Suchtkarriere oder überhaupt eine Sucht mitzumachen, das war ganz schlimm. Dann davon trocken und clean zu werden, war noch schlimmer. Ich sage mir heute, Peter, jetzt back mal auch kleine Brötchen. Ich habe ein schönes Geld auf dem Konto. Genau. Ich konnte wirklich mir richtig was gönnen. Aber ich halte den Ball flach, backe kleine Brötchen und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich dieses schöne Leben noch habe und kennenlernen darf. Und ich bin sehr dankbar, dass wir beide uns haben kennenlernen dürfen, akustisch zumindest. Und ich bin da sehr dankbar, dass du das alles erzählt hast, weil du wirklich damit auch, ich bin ganz sicher, vielen betroffenen, suchtkranken Menschen Mut gemacht hast. Und das ist sehr richtig und sehr gut. Und ich bin ganz happy, dass ich mal mit dem jungen Domian sprechen durfte. Da sind wir beide froh. Was wollen wir mehr? Jawohl, Domian. Peter, alles Gute. Viel Glück weiterhin. Ja, danke dir. Tschüss. Auch. Dankeschön. Tschüss. Das ist ja eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Hier ist Christian. Christian ist 38. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Christian. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um eine schlimme Krankheit, kann ich sagen. Ja? Die du hast? Nein, die habe ich nicht. Es geht um die Ausschließeritis. Ausschließeritis? Genau, das betrifft die SPD im Ach Verhältnis so. Zu den Linken. Ach so, also wir reden jetzt über ein politisches Thema. Ja, richtig, ja. Genau. Ich wollte eigentlich mal nur mal wissen, weil ich weiß ja, du bist SPD-Mitglied. Bin ich, ja. Ja, und ich bin der Linkspartei Mitglied. Mhm. Und wie lange schon? Seit 2008. Okay. Mhm. Und ja, jetzt wollte ich eigentlich mal wissen, wie man dazu stehen kann jetzt, dass die SPD von vornherein eigentlich die einzige parlamentarische Mehrheit ausschließt, die sie an die Regierung bringen könnte und das immer wieder propagiert. Mhm. Obwohl das Programm der SPD eigentlich im weiten Sinne auch das Programm der Linken ist, beziehungsweise das Programm der Grünen auch. Naja, die Grünen schließen das ja auch aus. Ja, sie schließen es auch aus, aber und sie könnten sich, denke ich mal, einer Koalition so auch nicht verweigern, wenn die SPD Ja sagen würde. Ja. Und ich sage mal, es sind doch keine unüberwindbaren Punkte, die diese drei Parteien auseinanderhalten. Im Gegensatz dazu, dass die SPD sich jetzt gerne der CDU anwidern möchte und Frau Merkel. Ich meine, diese Programme liegen weit auseinander. Ja, also es gibt ja, das wurde im Wahlkampf ja 100.000 Mal runtergebetet, sowohl von der Linkspartei als auch von der SPD, dass es schon eine ganze Menge Punkte gibt, die völlig konträr stehen. Austritt aus der NATO, eine andere Position zum Euro und so weiter. Ja. Ne? Das, und es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, wo man sich nicht begegnen kann. Aber ich will dir sagen, ich bin, da ich ja nun langjähriges SPD-Mitglied bin, bin ich auch dagegen. Und zwar gar nicht mal wegen dieser einzelnen Punkte, die man da so nennen kann, sondern aus moralischen Gründen. Weil für mich die Linke nach wie vor, das ist die Nachfolgepartei der SED. Die Linke, die PDS, hat damals die Rechtsnachfolge der SED beansprucht und auch angetreten. Und somit trägt diese Partei bis in die heutige Zeit Verantwortung und die moralische Verantwortung für all das Unrecht, was dort passiert ist. Ich habe große Sympathie für eine linke Partei. Ich habe auch große Sympathie für die Position. Aber das hätte damals nur so laufen können, indem diese Partei sich radikal von ihrer Vergangenheit trennt und distanziert. Und nicht eine Rechtsnachfolge eingetreten hätte der SED. Das ist für mich das, was wo ich nach wie vor sehr geblockt bin. Ja, obwohl das ich Problem Leute ist, wie zum Beispiel jetzt in Westdeutschland, und haben wir mit der DDR-Vergangenheit überhaupt nichts zu tun. Und ich fühle mich dadurch beleidigt, wenn irgendwelche Politiker der SPD dauernd wiederholen, dass der westdeutsche Flügel irgendwie radikaler wäre und der ostdeutsche pragmatisch. Ich habe mit der Mauer nichts zu tun, ich habe mit Honecker nichts zu tun. Mhm. Ich möchte einfach nur die soziale Gerechtigkeit, da sehe ich den Mindestlohn, die Leiharbeit, die Solidarrente zum Beispiel, die Spekulationsbeendigung, mhm. den Steuerbetrug, den Spitzensteuersatz zum Beispiel, das bezahlbare Wohnen mhm. und so weiter. Das sind so Dinge, die mich interessieren. Und das ist für mich das, was die SPD eben nicht mehr vertritt. Dadurch, dass sie sich in der großen Koalition der CDU angewidert haben. Und ich finde es eigentlich eine Schweinerei, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt die Westdeutschen einfach, tut mir leid, jetzt als Westdeutsche, sage ich mal, mich jetzt mit der DDR-Vergangenheit jetzt gleichzuschalten und zu sagen, ich bin ein SED-Nachfolger. Das finde ich eine Beleidigung für alle westdeutschen Wähler, die hier gewählt haben, finde ich. Also damit muss man sich im Klaren sein, wenn man dieser Partei beitritt, wem man da beitritt. Gut, das war die WASG. Die zusammengegangen ist dann mit der BDS. Natürlich, ja. Westdeutschland. Nur wollen wir mal nicht von Anbiedern an die CDU reden. Im Moment biedert sich die SPD null an. an die CDU. Im Moment ist erstmal Schweigen und jeder sondiert sich. Und da wollen wir mal gucken, wenn es zur großen Koalition kommt, da bin ich sehr optimistisch, dass die SPD da sehr gute Punkte durchhauen wird, die für unser Land und auch für die sozial Bedürftigen sehr gut sein werden. Da bin ich sehr sicher. Im Übrigen glaube ich auch, wie ich das einschätzen kann, dass natürlich die Linke im Osten ein viel soliderer und klarer strukturierter Partner ist, wirklich als die Linken hier. Das liegt natürlich wirklich auch an dem diffusen Haufen, der da zusammengewürfelt ist. Was ist deine politische Heimat gewesen früher? Woher kommst du? Ja, ich kam erst, sag ich mal, von der SPD und früher auch FDP. Ah. Aus der SPD und aus der FDP. Und jetzt bei den, ja. Christian, das wird sicher noch ein großes Thema sein, die nächsten Monate, wenn nicht Jahre. Und ich befürchte auch, wenn das große Zugpferd Gysi irgendwann nicht mehr da ist, der ja nun wirklich ein spektakulär gutes Auftreten hat. Sehr richtig. Wird es noch viel schwieriger sein für die Linke. Weil, ja, aber für mich geht es halt um die Inhalte und nicht nur um die Personen. Ja, du hast natürlich recht, aber wir wissen ja, dass natürlich die Personen extrem wichtig sind im Wahlkampf. Ich glaube, wenn Gysi hat auf Halsketten von Frau Merkel und so weiter. Aber ich glaube, wenn Gysi nicht solche wahnsinnig viele Auftritte gemacht hätte, wäre die Prozentzahl schlechter gewesen. Egal, du hast dich geäußert, das ist auch sehr richtig so, darüber freue ich mich, Christian. Vielen Dank für deinen Anruf und wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute. Alles klar, ich danke dir. Tschüss, Christian, ciao. In der Technik, Hendrik Hage und wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und morgen sind wir auch wieder mit einer freien Themennacht da. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dann, tschüss.